Halleluja, danke Herr, dass wir ja, alle einen Platz haben. Ich habe so gehört, alle haben einen Platz, alle haben ihren Platz bei mir, alle haben ihren festen Platz in meiner Liebe. Halleluja, und Vater, dafür danken wir dir, dass wir alle einen festen Platz haben in dir und dass keiner rausfallen kann. Keiner kann aus seinem Herzen rausfallen. Du kannst nicht aus seinem Herzen rausfallen. Egal, was du dir mal leistest zwischendurch. Halleluja. Du fällst nicht aus seinem Herzen raus, aus seinem Liebesherzen, das für dich schlägt, weil es ist sein Herz, das Herz des Vaters, es schlägt für dich. Halleluja. Und es hat immer schon geschlagen für dich und es wird immer schlagen für dich und für jeden Einzelnen. Und, ja, und wir sind nicht nur eine Nummer und du bist nicht nur irgendeine Nummer, sondern du bist kostbar für den Herrn, du bist kostbar für den Vater und er hat sein Wohlgefallen an dir. Ha! Oh, danke, Herr, das ist so wunderbar. Und wir haben unser Wohlgefallen an dir. Oh, du bist unser Wohlgefallen, Papa. Vater, du bist unser Wohlgefallen. Oh, wir haben Wohlgefallen an dir. Es ist so eine Freude, mit dir zusammen zu sein. Es ist so eine Freude, auch gemeinsam, Herr, als deine Kinder in deiner Gegenwart zu sein. Das ist einfach so schön. Auch nicht nur jeder nur alleine, zu Hause für sich. Sondern auch zusammen. Halleluja. Oh ja, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, die uns auch zusammenzieht. Und alle im Livestream, ihr seid voll dabei. Ihr seid voll dabei. Wir sind eins und wir sind eine Familie. Und sein Herz schlägt in deinem Herzen. Wenn du ihn angenommen hast, dann schlägt sein Herz in dir. Wir danken dir, dass dein Herz in unserem Herzen schlägt und dass wir das gleiche Herz haben wie du. Das gleiche Liebesherz. Herr, kein genervtes Herz, kein gestresstes Herz, kein ängstliches Herz, sondern dein Herz. Dein großes, heißes Liebesherz. Danke, Herr, dass nichts außer der Liebe in uns ja, regiert oder sich bewegt. Sag mal, in mir bewegt sich nichts anderes, außer der Liebe. Außer der Liebe des Vaters. Weil ich habe sein Herz. Für immer. Und alles, was ich denke und alles, was ich sage, und alles, was ich tue, kommt aus deinem Vaterherzen. Danke für die Gnade, Herr, dass es immer so ist. Und ich nehme das im Glauben. Nehmt es im Glauben. Wir nehmen es im Glauben. Alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was wir tun, kommt aus seinem Herzen. Halleluja, es ist keinem, nicht gespeist von irgendeinem anderen Geist, sondern nur gespeist von seinem Geist. Halleluja, ist das möglich? Amen. Das ist möglich, weil wir sind aus ihm geboren. Halleluja. Halleluja. Und ich hatte diesen, das passte zum vorherigen Lied, aus dem Psalm 36, 8 und 9. Wie kostbar ist deine Güte, oh Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Wir dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und mit dem Strom deiner Wonnen, gleich deiner Freude, deines Glücks und deiner Glückseligkeit, tränkst du uns. Mit dem Strom seiner Freude, mit dem Strom seiner Wonnen tränkt er uns. Halleluja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns tränkst mit dem Strom deiner Wonnen, gerade jetzt. Halleluja. Mit dem Strom deiner Freude, mit deinem Strom des Glücks. Halleluja. Der Herr ist unser Glück. Wenn du sagst, ich bin nicht glücklich, dann stimmt das nicht. Weil er ist das Glück in uns. Wir müssen ihn nur lassen. Wir müssen ihn nur unser Glück sein lassen und ihn hochsprudeln lassen in uns. Oh, danke, Herr, du bist unser Glück. Du bist unsere Freude. Du bist unsere Glückseligkeit. Oh, danke. Danke, Herr, wir baden heute. Oh, in diesem Strom deiner Wonne, in dem Strom deiner Freude, in dem Strom deiner Glückseligkeit. Oh, danke für Glückseligkeit. Glückseligkeit in dir. Ah. Da kommt eine Leichtigkeit. Und wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer hinein in deinen Strom. Und wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer hinein in deinen Strom. Und wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer. Wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer, und wir tauchen tiefer hinein in deinen Strom. Und wir tauchen tiefer. Tiefer tauchst, stell dir das wirklich richtig vor, du tauchst tiefer in den Strom und da sind Dinge, das sind Schätze, die du findest, während du tiefer tauchst. Halleluja. Halleluja, schau dich mal um, nach den Schätzen in der Tiefe und bring die Schätze mit hoch. Bring die Schätze. Auch am Livestream, taucht mit uns, Und holt die Schätze rauf. Lasst euch zeigen, ja, was ihr findet und was ihr mit hochbringen sollt. No. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr gesehen habt. Weil es heißt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Wir sind alle in den Strom hinein. Und wir sind getaucht nach den Schätzen. Und ich glaube, wir haben Schätzen hochgebracht. Halleluja, die für uns alle wichtig sind. Und zu wissen, auch welche Schätze befinden sich in diesem Strom. Halleluja. Und was ich gesehen habe, ich habe wirklich Menschen gesehen. Ich habe wie Menschen wie auf dem Meeresgrund gesehen, die gebunden waren und gefangen waren. Und ich habe sie dann hochgeholt. Diese gefangenen Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was dieser Strom macht. Dass die Gebundenen und dass die Gefangenen und unerlösten Menschen, die wir auf dem Grund des Meeresbodens sitzen, dass wir die hochholen. Wohin der Strom kommt, kommt Leben hin. Und wir sagen das heute Abend, Herr. Halleluja. Auch Herr, überall in unsere Nachbarschaften, in unsere Familien, in unsere Freunde, Bekanntenkreise. Einfach sagen wir holen wirklich die gebunden noch unten sitzen, die Unfreien, die noch tot sind geistlich. Wir holen sie hoch. Mach das mal gerade. Wir holen sie hoch. Wir holen sie hoch. Wir holen sie hoch. Wir holen sie hoch vom Meeresgrund, wo sie noch gebunden herumsitzen. Ah, dass sie mit uns schwimmen können. Wir sagen, die Ketten fallen. Ketten fallen, dies ist die Zeit, in der Ketten fallen. In der Ketten fallen, Stricke fallen, die Menschen gebunden hielten. Ketten fallen, Stricke fallen, im Namen Jesus. Halleluja, überall um uns herum, in unseren Familien. In unseren Ortschaften, in unseren Nachbarschaften, in unseren Städten, in unseren Ländern. Halleluja, die Ketten fallen und die Menschen werden frei. Und sie werden frei, frei, überall wo der Strom hinkommt. Freiheit rufen wir aus. Freiheit rufen wir aus. Freiheit rufen wir aus. Freiheit. Freiheit für die Gefangenen. Freiheit und die Ketten fallen ab. Und die Ketten fallen ab. Und die Ketten fallen ab. Die Ketten fallen ab. Und die Ketten fallen ab. Und sie sind frei. Und sie sind frei. Sie sind frei. Sie sind frei. Sie sind frei. Halleluja. Kannst du sehen, wie sie frei sind? Die Ketten abgefallen sind. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich frage euch, wer hat noch weitere Schätze gesehen, die es zu heben gilt? Ich habe das Bild von einer Schafschur bekommen. Und zwar werden die Schafe ja im Frühjahr geschoren, damit das Fell im Sommer sie nicht behindert und sie dadurch groß gesundheitliche Beeinträchtigungen durch das Schwitzen bekommen. Und gleichzeitig die Wolle, das Produkt, das da dabei abfällt, das dient uns Menschen im Winter für warme Kleidung. Und er hat mir das verglichen mit dem, was er jetzt tun will in dem Strom, dass bei uns Altlasten hochkommen, aber dass Dinge ans Licht kommen, wo nicht gut waren. Und wenn wir diese Altlasten wirklich ihm ganz bewusst abgeben, dann hat der Feind nichts mehr in der Hand gegen uns und dann kann Gott in unserem Umfeld wirken und da gewaltige Dinge tun. Und das ist jetzt das, was er in diesem Strom tun will. Und wenn der Feind kommt und will uns anklagen oder unter Verdammnis bringen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass es uns zur Freiheit dient, uns zum Besten dient und Gott zur Ehre und dass Gott gewaltige Wunder tun kann dadurch, dass wir uns befreien lassen und uns von diesen Altlasten reinigen lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig und da möchte ich jeden dazu ermutigen. Es dient zu unserer Freiheit, zu unserem Besten und dem Vater zur Ehre. Und so wird die Herrlichkeit offenbar und so werden auch seine Söhne und Töchter offenbar. Halleluja, das muss ich bestätigen, das habe ich auch erlebt, dass da Dinge hochkommen, man befreit wird. Und ich habe da eben noch gesehen, als du für die Menschen gebetet hast, die unten im Strom waren. Und heute Mittag habe ich das auch schon so gehabt. Und jetzt hatte ich es gerade wie eine Unterwasserexplosion. Das ist eine Unterwasserexplosion. Explosion im Strom gibt und wenn eine große Bombe unter Wasser explodiert, da gibt es eine Riesenfontäne, die nach oben geht und ich glaube einfach, dass der Strom ausbrechen will. Er will ausbrechen hier aus den Mauern, er will ausbrechen und einfach die Landschaft überfluten und uns mitschwimmen, also mit irgendwo hinschwemmen, also und ich denke immer an die Messe halt, also da so viele Menschen, die müssen noch errettet werden und der Strom soll ausbrechen und uns dort hineinschwemmen. Mit vielen Hunderten und Tausenden. Und Herr, wir setzen die Explosion frei. Und alles, was du am Wochenende machen willst, dass es ausbricht, Gott. Und ganz, ganz viele Menschen, Hunderte, Tausende, Zehntausende, erfasst werden und in dein Heil hinein geschwemmt werden. In Jesu Namen. Amen. Also es heißt ja im Wort, dass der Strom bis zu den Knöcheln, Knie, Hüfte geht. Ich habe das aber gesehen, also ich bin im Meer getaucht, also runtergetaucht und da war da eine Goldkiste, also mit Golddukaten, da ist irgendwie im Sand so ein Goldbarren rumgelegen. Ja, also wir fließen oder jeder Einzelne von uns einfach fließt wirklich in diesem Strom, ist komplett umhüllt von dem Wasser. Und wenn wir was brauchen für uns zur Versorgung oder so, es ist alles da. Es ist völlig easy, einfach nur die Hand danach ausstrecken. Es ist nichts Kompliziertes. In diesem Strom, wirklich tief drin, wo wir umgeben sind von nichts anderem, wie wirklich dieser Strom, diese Liebe Gottes, die Liebe des Vaters, dass wir da einfach alles haben und das in Leichtigkeit haben, dass wir nicht auf Knien in Rom eine Treppe hochrutschen müssen, sondern dass wir es einfach beanspruchen können. Danke, Vater, dass du das für uns einfach hast, dass es mir gehört, dass du es mir schenkst, weil du mich so arg liebst, weil ich dein geliebtes Kind bin. Ja, ich hatte sowas Ähnliches, also ich bin auch ganz tief runtergetaucht und dann habe ich erstmal so ein großes Goldstück gesehen, dann habe ich noch einen Fisch gesehen und dann eine Vase oder so ein Gefäß und dann dachte ich erstmal, wie hängt das jetzt zusammen oder was bedeutet das, aber dann hat Gott mich einfach an seine ganzen Versorgungswunder erinnert und einfach ja mit dem Fisch, mit den Gefäßen, die überfließen und das Goldstück, also wirklich auch Versorgung und darüber hinaus, also wirklich auch Reichtum und ja, wie es Micha auch schon gesagt hat, mehr als, also es ist alles da, ist zum Greifen nah, wirklich im Strom, Versorgung, aber darüber hinaus wirklich auch Reichtum und wir sind gesegnet, um auch Geber zu sein und ja, das ist alles da im Strom. Halleluja, ich habe plötzlich die Schweizer Fahne vor mir gesehen, dieses Kreuz, dieses weiße Kreuz auf rotem Grund. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob heute Abend Schweizer hier sind live, aber sicherlich über Livestream, weil das, was dann kam, war dieser Teil der Nationalhymne, der Schweizer Nationalhymne. Ich kenne sie jetzt nicht komplett auswendig, aber es ist die beste Nationalhymne, die ich kenne, jedenfalls von Ländern. Und eine Zeile dieser Nationalhymne heißt, fromme Schweizer betet. Das ist ein Aufruf, also die Nationalhymne in der Schweiz ist eigentlich ein Aufruf zum Gebet. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott wirklich die Schweizer oder einige Schweizer ermutigen möchte. Und ich weiß wirklich gerade gar nicht, was politisch momentan läuft in der Schweiz oder welche Initiativen da gerade anstehen. Oder gibt es ja auch viele Volksabstimmungen oder was da gerade im Schweizer Bundesrat läuft oder so. Aber ich hatte so den Eindruck, dass es einige Schweizer Christen gibt, die so in Gefahr sind, irgendwie entmutigt zu sein, weil sie irgendwie sehen, das sind Dinge, die einfach immer weiter in die antichristliche Richtung gehen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist euch wirklich ermutigen möchte, für eine geistliche Wende in eurem Land zu glauben. Und ich habe das wirklich gesehen, wie diese Schweizer Fahne sich erhoben hat und wirklich hoch geweht wurde und dieses Kreuz einfach immer, immer heller und leuchtender wurde und einfach die Atmosphäre eingenommen hat über der Schweiz und dann dazu dieser Aufruf, fromme Schweizer betet. Also betet im Glauben, vertraut Gott und seid ermutigt, was er immer gerade läuft gegen das Reich Gottes in eurem Land. Vertraut Gott, er wird die Wende bringen. In Jesu Namen. Amen. Also ich habe auch noch was gesehen. Da war ein ganz großer Saal und auf dem Boden lagen lauter schwer und sterbenskranke Menschen, ja, auf so eine Trage, aber alles war voll mit kranken Menschen, die da lagen. Und dann kam so eine explosive Auferstehungskraft und alle Kranken sind alle zusammen, ja, wirklich gemeinsam aufgestanden und waren völlig geheilt. Und ich habe den Eindruck, dass da eine neue Dimension von Krankenheilung jetzt kommt. Amen. Also ich habe ein Goldstück gesehen und einen Diamanten und ich habe den Diamanten hochgenommen und während ich den hochnahm, wuchs der immer, wurde immer größer und dann schwebte der und der hatte ganz viele Facetten und aus dem drang richtig das Licht und ich habe das Gefühl, das Licht hat auch die ganze Finsternis verdrängt, vertrieben und dann waren auch noch kleine Diamanten wieder in diesen riesen Diamanten und ich habe so empfunden, das ist so diese Offenbarung von Gott, so seine Facetten, wenn wir wirklich ja uns drauf einlassen, wenn wir ja sie erkennen, wenn wir uns diese Offenbarung auch geben lassen, auch durch sein Wort, dann ist es so Licht, so eine Ermutigung und diese Finsternis wird wirklich verdrängt, auch in Ländern dadurch. Halleluja. Amen. Danke, Herr. Stark. Halleluja. Was alles in diesem Strom drin ist, ist gewaltig. Halleluja. Und jetzt hören wir das Wort und Christian beginnt. Halleluja. Ja, dieser Strom hat letztendlich seinen Ursprung von dem Ursprung schlechthin, ja, nämlich von Gott. Und wenn wir mal unseren Alltag angucken oder ja, unser Leben angucken, vielleicht bist du da auch schon Schritte weiter, beschäftigen wir uns doch teilweise noch mit dem, was wir sehen, was wir fühlen und so weiter und ja, was gerade so in dieser Welt passiert. Aber letztendlich hat alles seinen Ursprung von Gott. Alles kommt von Gott und Gott ist Geist. Ja. Und alles Gute kommt von Gott. Und selbst wenn wir dann in die negative Richtung gehen, also wenn wir angucken, Krankheit und so weiter, Leid, Mangel, auch das hat seinen Ursprung im Geistlichen, nämlich vom Teufel. Also selbst das kommt aus dem Geistlichen heraus. Und mir kam das gerade so, wir beschäftigen uns oft mit dem Falschen. Wir sehen es von der falschen Position aus. Wir beschäftigen uns und versuchen Natürliches mit Natürlichem zu regeln, zu tun. Ja? Wir versuchen Krankheit mit Natürlichem zu besiegen, mit Natürlichem zu, ja, letztendlich lindern wir es ja nur, oder wir lindern die Symptome so richtig besiegen, können wir es ja meistens gar nicht, ja, sondern wir überdecken es letztendlich. Oder wir gehen in Herausforderungen, gehen wir auf der natürlichen Ebene rein und versuchen diese Herausforderung mit natürlicher Kraft, mit natürlichen Mitteln letztendlich zu besiegen und scheitern dann letztendlich dran, weil uns die Kraft ausgeht oder weil es einfach nicht funktioniert, weil wir gegen die Mauer laufen. Ja, aber letztendlich haben wir den verkehrten Ansatz gewählt. Und mir kam das gerade so, dass, also ich nehme mich an meiner eigenen Nase, ja, dass ich auch ab und an immer noch den verkehrten Ansatz wähle. Wenn mir Sachen begegnen, brauche ich der Sache nicht auf dem Natürlichen begegnen, weil das ist nicht ihr Ursprung. Sondern ihr Ursprung ist aus dem Geist heraus. Und unser Leben ist aus dem Geist heraus. Unser Leben ist Geist. Wir sind Geist, ja, und wir leben hier in dieser Welt. Wir haben einen Körper, ja, und so weiter. Wir leben in einem Körper, keine Frage. Aber wir sind Geist. Genauso ist auch Gott Geist. Und unser Fokus sollte nicht das Weltliche sein, sollte nicht sein, was gerade so auf der Welt abgeht, sondern unser Fokus sollte sein, was geht denn gerade im Geistlichen ab? Was ist denn da eigentlich gerade los, ja? Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, bloß weil du mich jetzt komisch angeguckt hast, na dann muss ich dir ja nicht sauer sein oder irgendwie sowas, ja? Oder wenn mir ein Mensch komisch begegnet auf der Straße oder mich komisch anspricht, dann hat es ja keinen Grund für diesen Menschen, sondern ist es was Geistliches letztendlich dahinter. Also jetzt nicht bei dir. Du guckst mich immer lieb. Du guckst mich immer lieb an. Genau. Aber letztendlich, wenn wir mit Sachen konfrontiert werden, mit Herausforderungen konfrontiert werden, dann hat es letztendlich den Ursprung aus dem Geistlichen heraus. Deswegen ist es total doof, auf natürlicher Weise dieser Herausforderung zu begegnen. Weil du wirst immer verlieren da dabei. Du wirst nie Sieger sein. Niemals. Aber wenn du der Sache auf der geistlichen Ebene begegnest, aus dem Strom letztendlich heraus, weil wir haben gehört, in dem Strom ist alles. In dem Strom ist er, in dem Strom ist seine Liebe, in dem Strom ist Kraft, da ist alles, was du brauchst. Wenn du der Sache auf der geistlichen Ebene begegnest, dann hast du den Sieg. Weil das sagt das Wort Gottes. Und das Schöne ist, ja, alles hat seinen Ursprung in Gott, in ihm ist der Ursprung. Letztendlich hat ja auch der Teufel den Ursprung aus Gott heraus, weil Gott hat alles erschaffen. Aus ihm kommt alles. Aus ihm ist alles. Und der Teufel hat sich abgewandt von Gott. Aber das heißt, bloß weil der Teufel dann uns Symptome reinlegt, Herausforderungen reinlegt, ist es kleiner als das, was vom Ursprung kommt, nämlich von Gott. Weil Gott hat alles erschaffen. Gott ist über allen Dingen. Gott ist es, der alles in der Hand hält. Jesus ist es, der alles in der Hand hält. Da ist der Ursprung, da ist die Quelle. Da ist alles, was wir brauchen. Und selbst wenn uns ein geistlicher Angriff kommt, ja, dann ist der klein, klein, klein, der ist unter unseren Füßen, weil wir kennen den Ursprung letztendlich von allem ist. Und es ist Jesus, es ist er letztendlich. Ja, und da ist alles enthalten, was wir brauchen. Deswegen sagt er auch das Wort, dass wir als Sieger aus jeder Situation herausgehen. Deswegen sagt er auch das Wort, dass wir uns freuen können bei jeder Herausforderung letztendlich, die uns begegnet. Deswegen sagt das Wort ja, dass wir ständig versorgt sind aus dieser Quelle heraus. Wir müssen uns um nichts mehr Sorgen machen. Und umso mehr wir diese Quelle anzapfen, umso mehr wir in diesem Strom schwimmen, der, wie es der Pastor ja auch schon immer gesagt hat, der Strom ist immer da, der war schon immer da. Ja? Die Frage ist, haben wir ihn schon immer angezapft? Und das ist der Punkt. Dieses Anzapfen ist der Punkt. Und dieses Anzapfen ist jetzt gerade vermehrt da, ja, das spüren wir, das sehen wir, das merken wir, wie Gott auch arbeitet, dass wir immer mehr in diesen Strom reinspringen, die richtige Frequenz letztendlich auch einstellen, um letztendlich in diesem geistlichen Leben auch zu leben, zu wirken. Und dafür schenkt er unserer Seele letztendlich Heilung. Ja, weil wenn du keine Heilung in deiner Seele hast, wenn du krank bist in deiner Seele hast, dann ist es letztendlich, ja, Tür und Tor ist offen letztendlich für den Teufel auch, der dich dann immer wieder packen kann und immer wieder zurückziehen kann und immer wieder diesen Strom unterbrechen kann. Gott möchte aber nicht, dass seine Kinder von diesem Strom unterbrochen werden. Gott möchte, dass seine Kinder die ganze Zeit in diesem Strom schwimmen, weil er hat gesagt, sie sollen es leicht haben. Er hat gesagt, er will das Beste für sie. Von mir kommt nur das Gute. Und das will Gott letztendlich. Und da dürfen wir einfach reinspringen. Sollen wir reinspringen und ja, da ist unser Leben drin. Das ist der Ursprung allen Lebens, fließt in diesem Strom und er fließt durch uns. Ja? Und wir haben auch schon öfters gehört, dass dieser Strom der Liebe auch letztendlich ja, immer wieder oder Sachen auch wegschwemmt. Und ja, man kann sich das auch bildlich einfach vorstellen, ja, wie so der Strom durchgeht, auch durch den Körper und alles wegschwemmt, was nicht hingehört. Und das ist halt, weil dieser Strom direkt das Leben ist. Es ist, es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man Leben definieren möchte dann in dem Sinne, aber es ist das Leben schlechthin, was dann durch dich durchgeht, wenn du diesen Strom einfach fließen lässt. Und es ist so wichtig, ja, und es ist so wichtig. Und es ist auch so wichtig, diesen Strom nicht bei dir zu behalten, sondern diesen Strom letztendlich auch wieder fließen lassen, ja. Und wie lässt du diesen Strom fließen? Indem du deinen Mund aufmachst, indem du glaubst, dass dieser Strom auch da ist, ja, und Täter des Wortes auch wirst und Täter des Ganzen wirst, und es auch weitergibst, ja, also Menschen die Hände auflegst, sprichst, ja, und es letztendlich auch wieder rauslässt aus dir, ja, sonst irgendwann platzt der, wenn du überall Pfropfen reinsteckst, ja, dann irgendwann platzt der. Dieser Strom ist ja auch nicht nur für dich da, sondern er ist auch für dein Umfeld da, er ist für die, ja, überall wo du hingehst, ist er da, dieser Strom. Und deswegen ist es, wie gesagt, so wichtig, wenn dir Herausforderungen begegnen, wenn du gerade in einer Herausforderung steckst, wenn du gerade Symptome hast oder was auch immer. Und ich glaube, da sind Leute hier und da sind auch ganz viele am Livestream. Schaut es aus einem anderen Blickwinkel heraus. Bekämpft nicht Symptome vom Natürlichen ins Natürliche hinein, sondern geht eine Ebene höher. Das Wort Gottes sagt, durch seine Striemen bin ich geheilt. Das Wort Gottes sagt, wo Jesus sagt, ich bin dein Versorger. Das Wort Gottes sagt, lad alles auf mich, alle Sorgen, alle Ängste, gib sie mir einfach ab und ich kümmere mich drum. Das ist das Wort Gottes, das ist das geistliche Leben, das ist eine Ebene höher. Und mit dem wirst du einfach sagen, ja, so ist es. Ja, du kannst lang für deine Heilung weinen. Du kannst lang vor Gott flehen, bitte heile mich. Das kannst du ganz, ganz lange machen. Und Gott, ja, es hört sich hart an. Und wenn Gott dann auch noch Gnade hat und Gott hat Gnade, ja, dann heilt er dich sogar. Aber ein Level höher ist, oder das höhere Level ist, zu sagen, durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Ich bin nicht krank. Ich brauche nicht heulen. Ich brauche nicht irgendwie 20 Stunden am Tag für meine Heilung beten, weil Jesus hat es einfach am Kreuz vollbracht. Es ist da. Und in diesem Glaubensschritt gehst du, in diesem geistlichen Glaubensschritt gehst du und sagst, ja, ich bin geheilt. Und versuch immer mehr, wenn du Sachen nicht machen kannst, versuch es einfach zu tun. Immer mehr und mehr und mehr. Und du wirst merken, wie immer mehr Kraft reinkommt, wie immer mehr Lebendigkeit, wie immer mehr das Leben reinkommt, weil du aktivierst diesen Fluss da dabei, diesen Liebestrom, diesen Strom, der direkt vom Thron kommt, den aktivierst du da damit. Alles andere ist letztendlich seelisch. Ja, es ist seelisch. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Also ich will das jetzt nicht runtermachen in irgendeiner Form. Versteht mich nicht falsch. Und es gibt ganz, ganz schlimme Sachen, wo ich nicht runtermachen möchte. Aber ich muss aufhören. Jetzt war ich gerade mittendrin. Aber versteht mich nicht falsch. Ja, jetzt bin ich eh unterbrochen. Versteht mich nicht falsch da drin, genau. Zapf diesen Strom einfach an, versucht es, vertraut auf das Wort Gottes. Und ich spreche gerade am Livestream, weil ich glaube, da sind heute einige, die es betrifft. Nehmt einfach diesen Strom auf, geht in diesem Strom und lasst ihn wirklich wirken. Ja? Und ich habe einfach gerade ein Bild, wie wirklich dieser Strom hier wirklich durchfließt und auch direkt in den Livestream reinfließt und jedes Wohnzimmer, jeden Einzelnen jetzt wirklich berührt in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt gerade in diesem Augenblick auch Heilungen passieren. Ich danke dir, dass Situationen sich verändern. Ich danke dir wirklich für diesen Strom in Jesu Namen. Amen. Hallo. Also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mal so voll von Gott wird, dass man platzt. Also ich glaube, da geht, irgendwie denke ich, da geht immer noch mehr rein. Da geht immer noch mehr rein. Und ich glaube auch, dass das, oder mal anders gesagt, Mose war ein ziemlich schlauer Mann, glaube ich. der konnte zwar nicht so gut reden, hat er gemeint, aber er war ziemlich schlau. Dieses eine Gebet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen, das war, glaube ich, ein ziemlich schlaues Gebet. Und ich glaube auch, dass diese Gegenwart Gottes oder dieser Strom oder wie du es nennen willst, eigentlich alternativlos ist. Alternativlos. Ich kann keine Alternative sehen, außer seine Gegenwart. Ich habe vorgestern so ein bisschen Lobpreis geschaut in YouTube und das war frappierend an einer Stelle. Ja, da war eine Kraft drauf auf dem Lobpreis. Da war wie so dieses Erweckungskraft, will ich sagen. So eine, was ist Erweckungskraft? Das ist eine Kraft, die alles neu macht, ja, die alles rausholt, die alles wirklich, die belebend ist, glaube ich, wie dieser Strom auch vom Hesekiel, was du immer predigst, Pastor. Das ist so ein, ja. Mein Freund Pastor Georg, ja. Nee, ich glaube wirklich, das ist alternativlos für uns, in diesen Strom reinzugehen. Ich kann das gar nicht optional sehen. Also, und ich glaube auch, wenn du mal schmeckst an diesen Strom, dann willst du eh nichts anderes mehr. Da muss dich keiner auffordern und ermutigen und gut zureden, dass du in diesen Strom gehst, wenn du einmal da drinnen warst. Man kann es vielleicht vergessen, aber wenn du ihn wieder neu schmeckst, du willst eigentlich nichts anderes, weil das ist, was einfach Sinn macht zu leben. Also seine Gegenwart ist eigentlich das, was dein Leben einen Sinn gibt oder meinem Leben. Ich kann gerade, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen platt oder so, wie ich das sage, aber ich glaube, in seiner Gegenwart zu sein, ist das Einzige, was mich glücklich macht, wo ich dafür bereit bin, alles andere an den Nagel zu hängen. Wirklich alles andere. Weißt du, wenn dieser Jünger, der gefragt wurde, oder der Jesus gefragt hat, was muss ich noch tun? Ich habe alles immer eingehalten, ja. Da für diese Gegenwart wärst du bereit, alles hinzugeben, ja. Wirklich alles hinzugeben. Oder dieser Mann, der diese Perle im Acker findet, der alles andere verkauft dafür. Alles andere verkauft, nur um diese Perle zu haben. Ja. Und ich glaube, diese Gegenwart Gottes oder dieser Strom oder diese Herrlichkeit ist das, was ich persönlich brauche zum Weiterleben. Oder das klingt vielleicht so platt, aber das macht keinen Sinn mehr zu leben, wenn Gott nicht da ist. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr zu leben. Es macht keinen Sinn zu leben. Das soll jetzt nicht irgendwie, klingt vielleicht ein bisschen depressiv, ich weiß nicht. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn zu leben, ohne dass Gott da ist, dass Gott mit mir ist jeden Tag und dass Gott wirklich in allem drin ist, was ich tue. Weißt du, ich kann christlich leben. Ich weiß, wie das geht. Weißt du, ich kann auch christlich predigen. Ich kann auch Gebet leiten, ja, oder was auch immer, ja. Das geht alles, aber wenn Gott nicht dabei ist, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn Gott das nicht füllt, wenn Gott nicht unsere Gottesdienste füllt, dann macht Gemeinde keinen Sinn. Ja, der Leib Christi ohne Jesus, ohne seine Gegenwart macht überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ja. Und diese Gegenwart ist das, was unserem Leben Sinn gibt, ja, und was auch die Erweckungskraft hat, und um alles Unheil aus deinem Leben rauszukatapultieren, ja, wo du wirklich dein Leben verändern lässt, ja, wo du dich wirklich erneuern lässt, wo du dich reinigen lässt, wo du dein Herz reinigen lässt, ja. In seiner Gegenwart, in seiner Liebe, das ist ja kein Druck und er lässt uns ja frei dazu. Aber seine Liebe krempelt dich um und macht dein Leben neu. Ja, das ist eine Sache, das ist eine Kraft. Ja, ich habe mal von einem, du hast es mal gesagt, von einem Prediger, der mit dem Zug gefahren ist und die Leute haben sich bekehrt, jeweils, wo da durch den Bahnhof kam, die haben sich einfach bekehrt. Ja, diese Erweckungskraft, die da ist, wo Menschen einfach sagen, das ist mein Leben, ja, das will ich haben, das brauche ich. Ich brauche einen Gott, der da ist, ich brauche einen Gott, der mein Leben neu macht, der mein Leben füllt. Ich brauche einen Gott, der mich leben lässt, der das Leben gut macht, ja, ja, der einfach da ist und den Raum füllt, weißt du, wenn man bei uns in den Gottesdienst kommt und der Raum ist gefüllt, ja, der Lobpreis füllt den Raum noch mehr und dann kommt die Predigt und es wird einfach immer noch stärker, weil Gott einfach da ist, ja, ich will, dass Gott da ist und er ist da hier und wir sollten, weißt du, ich glaube, wir sollten diese Gegenwart nicht irgendwie uns dran gewöhnen oder irgendwie sagen, jetzt geben wir mal den Strom und morgen machen wir was anderes. Das ist eine heilige Gegenwart, weißt du? Das ist eine heilige Gegenwart, weißt du? Und ich sag dir, ich will nichts anderes mehr haben, ja? Ja? Ja, man hört von diesen Erweckungen, die gehen Monate oder Jahre oder wie auch immer, und dann ist es plötzlich vorbei. Wie kann das vorbei sein? Ich will nicht, dass das vorbei ist, ja? Ich will diese Gegenwart dauerhaft in meinem Leben haben, ja? Also ich habe diesen Lobpreis gesehen von diesem Gottesdienst, wo Erweckungskraft drauf war. Und dann hast du gesehen, das war später, weil die Frisuren waren anders. Der Lobpreis war deutlich besser als damals, ja? Beim ersten Mal, ja, der Lobpreis war viel besser, aber damals war Erweckungskraft drauf und plötzlich war das weg, das war frappierend, ja, Salbung war da und alles, aber diese Erweckungskraft war plötzlich weg, ja, und ich glaube, wir müssen unser Herz hungrig halten, hungrig nach ihm, ja. Hungrig nach ihm, ja, und das Weitergeben, das kommt automatisch, das spritzt heraus aus dir, weißt du, diese Erweckungskraft, wenn die in der drin ist, die spritzt heraus aus dir, ja, weil du kannst es ja gar nicht halten, weil die Liebe öffnet dein Herz, ja, die Liebe macht zuerst dein Herz auf für Gott, sie macht dein Herz auf für Gott, ja, und was ist, wenn dein Herz offen ist für Gott, dann öffnen sich andere Herzen für Gott, ja. Die öffnen sich einfach. Ja. Ja. Weißt du, dieser Liebe kann niemand widerstehen, glaube ich. Diesen Gott kann niemand widerstehen, weil er pure Liebe ist, weil er selbstlos ist, weil er da ist, weil er sich entschieden hat, weißt du. Und wir sagen zwar, Gott ist gut, aber manchmal glaubt man gar nicht, dass er für dich da ist. Weißt du, Gott ist für dich da. Dieter, für dich, ja, der wäre nur für dich ans Kreuz gegangen, weil du so ein Hübscher bist. Und für jeden von uns. Und er reinigt die Atmosphäre, er reinigt alles, ja, er macht alles neu, er macht, dass wir lebendig sind, ja, dass unsere Predigten lebendig sind, dass unsere Evangelisationen lebendig sind, dass die Gebete lebendig sind, ja, dass unsere Gloryhäuser lebendig sind, ja, dass es einfach lebt, weißt du, dieser Strom bringt Leben und da, wo der Tod war, wird alles umgekrempelt und es wird lebendig, ja. Er bringt dann, er macht, dass der Hass weggeht, er macht, dass Eifersucht weggeht. Er reinigt alles vom Grund auf, weil wo Gott ist, ist Herrlichkeit. Wo Gott ist Heiligkeit. Wo Gott ist Gesundheit. Ja. Ja. Die Gegenwart Gottes macht Raum. Weißt du, da ist so ein Strom da, mich verreißt gerade. Aber weißt du, das ist gut. Aber wenn du meinst, ich verreiß hier aber das ist nicht so verreißen aus Qual, sondern das, dich verreißt hier vor wirklich Glückseligkeit. Weißt du, ich habe noch niemals in meinem Leben, ich lebe ja schon Weile mit Gott und er hat mich schon immer glücklich gemacht, aber das, was gerade in diesem Strom drin ist, das ist so der Hammer, das ist eine Glückseligkeit, die ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Weißt du, das ist einfach der Himmel. Das ist der Himmel. Oh. Dein Papa macht dich glücklich. Er will, dass du glückselig bist. Weißt du, die Zeit ist vorbei. Dieser griesgrämigen, ernsten, gebeugten Christen. Diese Zeit ist vorbei. Also spürst du es, wie der Strom fließt? Spürst du es? Oh, streck dich aus. Weißt du, Gott hat noch mehr. Er hat noch mehr. Er hat noch mehr. Weißt du, da wird es einfach, einfach, einfach. Du weinst einfach, alles ist gut. Oh, dieser Strom, der schwimmt alles weg, was nicht zu uns gehört. Weißt du, uns passiert einfach und leicht, ohne Krampf, so wie ich den Ständer gerade weggestellt habe. Weißt du, so nimmt dieser Strom Brocken aus deiner Seele weg. Oh. Weißt du, und dieser Strom ist ja da. Und er hört nicht auf, wenn du rausgehst. Oder wenn du schläfst. Oder morgen früh, sondern dieser Strom ist immer da. Und ich sag dir was, ich finde es so cool, weil manchmal packt dieser Strom dich auch und spült was hoch, wenn du gar nicht damit rechnest. Das ist cool, sag ich dir. Weil das ist einfach und leicht. Ich bin heute Morgen im Auto hierher gefahren und ich hatte das Lied von der Pastorin Irina, Tief in mir brennt ein Feuer. Und da kommt doch, komm herauf, komm zum, oh Gott, ich weiß sogar den Text, komm zum Strom der Gnade, ja, komm hier herauf, hier bist du zu Haus. Und plötzlich, ich dachte an nichts, ich habe auf die Straße geguckt, habe Steuer in der Hand gehalten, mein Fuß auf dem Gaspedal. Und plötzlich hat mir der Geist Gottes was offenbart, was in meiner Seele war. Und ich hab geweint. Nicht arg, ich konnte ja nicht arg weinen, ich war ja am Steuer. Ich habe gesagt, Herr, ich fahre Auto. Aber weißt du, einfach beim Autofahren hat er mir einfach was rausgenommen, was in meiner Seele war, wovon ich gar nichts wusste. Weißt du, und so macht er es. Er macht es uns einfach und leicht. Wir brauchen uns einfach nur diesem Strom hingeben. Weil wenn wir diesen Strom uns hingeben, sagen wir, Vater, ich vertraue dir. Vater, ich weiß, du meinst gut mit mir. Weißt du, der Vater will, dass wir frei sind, frei von diesen Altlasten, frei von Dingen, die in unserer Seele schlummern, von denen wir gar nichts wissen, wo irgendwann im 19. Jahrhundert in uns hineingelegt worden sind. Weißt du, ich meine, vor ferner Zeit, vielleicht als wir... Weißt du, ich meine... als wir Kinder waren und so. Ach, weißt du, ich liebe diese Zeit, in der ich jetzt lebe. Es ist so gute Zeit, weil das so ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen. Die Liebe des Vaters, wie er sich ausgießt. Weißt du, das ist wie ein Werber auch. Er wirbt um dich. Er sagt, mein Kind, ich bin dein Papa, ich mein's gut mit dir, ich lieb dich. Jesus hat alles für dich vollbracht. Oh ja, ich habe im Römer 5 gelesen, weißt du, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren, ist er für uns gestorben. Weißt du, das kapiere ich nicht. Das übersteigt alles und da nage ich jetzt dran rum. Ja, weil das ist so tief. Das zeigt die Liebe des Vaters, der seinen einzigen Sohn, seinen geliebten Sohn ans Kreuz schickt. Und der Sohn sagt, ja, ich mach's, weil ich diese Welt, diese Sünder, diese verlorene Welt so liebe, obwohl sie unsere Feinde sind. Weißt du, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe? Das ist unfassbar. Das ist übernatürlich, das ist nichts Menschliches. Deswegen vertrau dieser Liebe. Lass dich reinfallen. Gott macht dich frei. Und ich habe vorher gesehen, auf diesem Grund des Meeres habe ich gesehen, wo viele Dinge gelegen sind. Jacken, Schmuck, Andenken. Weißt du, Rematerialisation. Der Vater schenkt dir Dinge, die dir geraubt worden sind, die dir verloren gegangen sind. Er gibt dir es wieder zurück als Zeichen seiner Liebe. Tauche diese Dinge wieder auf. Alles, was der Feind dir geraubt hat, oh, es kommt wieder zurück. Und ich habe Wiederherstellung gesehen. Weißt du, so viele Familien sind zerstritten. Ist dieser Geist der Spaltung, der Eltern von Kindern trennt. Zwischen Mann und Frau ist Spaltung. Aber jetzt kommt der Liebesstrom. Und der kommt in unsere Familie. Der kommt in unsere Verwandtschaft. Der kommt in unsere Nachbarschaft. Und da hat der Geist der Spaltung, der Geist des Hasses keinen Raum mehr. Der Strom der Liebe ist stärker. Und dieser Strom der Liebe, weißt du, er ist in dir. Seid ihr dessen bewusst, er ist in dir. Und du setzt ihn frei. Er geht mit dir. Er ist in dir. Alles, was du brauchst, ist in dir. Und du setzt es frei. Du gibst es weiter. Dieser Strom fließt. Er fließt. Er fließt. Er stellt wieder her. Er heilt. Er heilt. Weißt du, wir haben einen Heiland, der heilt. Liebe heilt. Liebe heilt. Liebe ist stärker wie der Hass. Weißt du, stärker wie der Hass. Liebe ist die stärkste Kraft. Und sie heilt. Sie stellt wieder her. Und sie macht alles gut. Und sie stärkt dich. Und du wirst mutig und du bist kühn und du bist stark. Und egal, was kommen mag, nichts kann dich umwerfen. Die Liebe hält dich fest. Du bist im Strom des Vaters, bist ausgerichtet auf ihn. Und nichts kann dich mehr durcheinander bringen. Nichts mehr, nichts mehr. Nichts mehr. Wir lieben deinen Strom, Vater. Mach weiter. Gieß ihn immer mehr aus. Immer mehr. Immer mehr. Nimm alles aus uns weg, was nicht zu uns gehört. Alles Alte, alles Hässliche in unserer Seele. Nimm's weg. Spül's raus. Spül's raus. Wir wollen reine Gefäße sein. Reine Gefäße. Damit du ungehindert durch uns fließen kannst. Ungehindert durch uns sprechen kannst. Wir danken dir, Vater. Wir beugen unsere Knie und wir sind bereit für mehr. Amen. Juhu. Yes. Übersetzt du, oder? Ich probiere es bayerisch. Amen. Ja, Gott wirbt um dich. Das war das. Gott wirbt um dich. Weißt du, ich bin ja total entschleunigt über Corona 2.0 jetzt, weil ich alleine ohne 5 Kinder in einem Hotel bin. Und ich sitze da in meinem Hotel und ich habe einfach wirklich nicht, außer Gott, verstehst du, das im Moment in meinem Leben. Und das füllt den ganzen Tag. Das ist so gewaltig. Ja? Und ich habe genau das, was die Astrid vorher gesagt hat, habe ich heute einfach wirklich auf eine ganz neue, frische Art und Weise erleben dürfen. Gell? Gott wirbt um dich. Also wir haben es mit einem Gott zu tun, der verfolgt dich, aber im positiven Sinn. Also, verstehst du, das ist im absolut positiven Sinn. Du brauchst jetzt keine Angst haben. Also im absolut positiven Sinn, weißt du, und er hat mir da heute was gegeben, was ich schon so oft gelesen habe und was ich schon so oft, wovon ich selber schon erzählt habe. Gell? Das ist 1. Mose. Das ist ganz am Anfang. Weißt du, und Und Gott sagt, er hat die ganze Welt gemacht, durch das er gesprochen hat. Ja, und er sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und dann sprach, es werde eine Wölbung, und dann musste sich das Wasser sammeln unter dieser Wölbung. Gell? Ja, aber dann hat er uns gemacht. Verstehst du? Aber er hat dich nicht einfach in das Leben reingesprochen. sondern er hat dich geformt. Wow, also er hat dich geformt. Er hat sich wirklich Zeit genommen und er hat dich einfach gemacht. Und das war dann der Moment, den er mal gezeigt hat. Gell? Er hat dich aus dieser Erde gemacht, er hat sich drüber gebeugt und hat seinen Ruach, sein Leben, seinen Geist in dich hineingegeben. Oh, das ist so ein starkes Bild, verstehst du jetzt nicht nur das, aber das, was mir dann so gekommen ist, ist dieser erste Moment, wo Adam dann die Augen geöffnet hat. Wow, wenn er diese Augen öffnet und er sieht seinen Vater, du siehst deinen Schöpfer, dieses Erwachen, dieses Erwecktwerden, dieses Aufwachen und du siehst ihn in die Augen und du siehst, du merkst noch einfach, da kommt noch immer Geist in dich hinein irgendwie und du siehst ihn in die Augen, weißt du, und du siehst nur Freude. Du siehst einfach diese Liebe, du siehst diese Annahme, du siehst dieses, wow, hat funktioniert. Nein, nicht das. Es lebt. Aber dieses was Adam da einfach gesehen hat, in diese Augen von Gott, verstehst du? Und dann hat mir Gott eine Bibelstelle gegeben, Jesaja 58 war das, wo er gesagt hat, ich weiß nicht genau, welcher Vers es ist, wo er gesagt hat, du wirst rufen und ich werde antworten. Du wirst um Hilfe schreien und ich werde sagen, und ich sage, ich bin hier. Diese Nähe, verstehst du? Gott hat gesagt, ich bin eine Stimme, einen Hauch von dir entfernt. Und er sagt, das ist jetzt die Art und Qualität und Quantität an Beziehung, die er jetzt in diesen Strom freisetzt. Genau diese Nähe, genau diese Intimität, genau dieses nicht weiter weg. Also er sagt, alles andere entspricht nicht mehr dem, was jetzt dran ist. Amen. Er sagt, ich brauche dich genau da unter mir. Unter mir, auf mich schauen, permanent, nicht auf deine Probleme, deine Umstände, auf was er immer schauen, sondern ich brauche dich unter mir, in meine Augen schauen. Wow, das war echt, ja. Das war wirklich, das war echt der Moment von, was, ich liebe meinen Gott. Was, wer liebt, wer? Und ich, also das, was er heute einfach offenbart hat, war diese neue Zärtlichkeit, weißt du? Diese Hingabe, die er hat für uns, für jeden Einzelnen da herinnen. Verstehst du? Diese Hingabe, die er hat für dich als Person, als Persönlichkeit. Du bist einfach nicht nur einfach so reingesprochen, sondern du bist so wertvoll geformt. Und weißt du, wir ich glaube, da sind wir uns einig, wir lieben alle diese Dinge, wie wir beten für Leute und sie werden befreit. Wir lieben es, Reich Gottes zu bauen. Wir lieben es, da rauszugehen, dort, wo Finsternis ist, einfach Licht hinzubringen, oder? Also letztendlich ist das, wir lieben das. Wir lieben alle diese Aspekte im Reich Gottes, aber er kämpft oder er verfolgt, er wirbt gerade, glaube ich, um diese Momente. Verstehst du nicht? Um diese Lazarus-Momente. Jetzt warten wir mal 3 Tage. Und wenn du Hilfe brauchst, verstehst du, dann schauen wir mal, wenn es nicht richtig stinkt, dann komme ich nicht. Sondern er sagt, jetzt ist der Tag, verstehst du? Jetzt ist einfach der Tag des Heils. Jetzt ist der wohlangenehme Tag, weißt du? Und ich glaube, dass in diesem Strom ist diese Beschleunigung einfach drinnen. Ist dieser Ruf drinnen in seine Nähe, in seine Gemeinschaft? Ist dieser Ruf drinnen, wo du sagst, okay, ja, wow, ich brauche Barmherzigkeit, oder? Also ich brauche Vergebung. Ich brauche alle diese Aspekte, verstehst du? Aber was wir noch brauchen, und darum ist mir das einfach so wichtig, der Punkt, den mir Gott gegeben hat, ist, wenn wir von diesem Strom der Gnade sprechen, der vom Thron und vom Lamm ausgeht. Es ist ein Strom der Gnade, Amen. Ein Strom der Gnade. Und in Gnade ist die Bevollmächtigung, die Befähigung drinnen, das Power drinnen, das Macht drinnen, das Autorität drinnen, jede Sünde in deinem Leben zu konfrontieren und zu eliminieren. Amen. Amen. Jeden Bereich in deinem Leben, der noch nicht durchdrungen ist von Herrlichkeit, der nicht durchdrungen ist von diesem Strom des Lebens zu konfrontieren. Und gleichzeitig hast du, wenn du in diesem Strom drinnen bist, der Gnade, der Überwindung, des Durchbruchs, dann hast du gleichzeitig Durchbruch, Überwindung, Gnade. Und so wie der Christian vorher gesagt hat, du gehst als von den geistigen Aspekten des Sieges. Du siehst es aus einer anderen Position heraus, weil du bereits Sieger bist. Amen. Weil du bereits zum Sieger gemacht worden bist, weil du bereits bevollmächtigt, befähigt worden bist, Sünde überwunden zu haben. Wow. Und das alles passiert in dem Moment. Und Gott ruft uns, glaube ich, gerade jetzt durch diesen Strom, dass er dich bevollmächtigt, befähigt, Autorität auszuüben über alles, was diesem Bild an Beziehung entgegensteht. In jedem Bereich ist es Zeit, ist es Facebook, keine Ahnung, wo du auf deinem Weg unterwegs bist. Also das kann mannigfaltig sein, weißt du? Aber er ruft einfach alles, was dieser Form von Beziehung, was diesem Bild von Beziehung, diesem Bild von Nähe, diesem Bild von Intimität entspricht. Alles, was sich gegen das erhebt, bevollmächtigt er dich in diesen Strom, das aus deinem Leben rausgehen. Und ich habe ganz einen starken Eindruck, seitdem ich in Filderstadt bin. Immer wenn es da so Richtung Filderstadt geht, wird's Richtung Fluss gehen. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass chronische Dinge zu Ende gehen. Dass Dinge, die schon lange da sind, verstehst du, Hesekiel 47 sagt, aber diese ganzen kleinen Sümpfe, die sich nicht verbinden mit dem großen Strom, sie werden absterben. Das sind oft chronische Dinge, wo wir den Glauben verloren haben, wo wir aufhören zu beten, wo wir sagen, da beten wir eh schon so lange, wo wir einfach nicht mehr diesen frischen Erweckungsglauben haben. Verstehst du? Ich glaube, Gott wirbt um genau diese Bereiche deines Lebens. Er wirbt um die Bereiche deines Lebens, dass er da hinein kann. Dass der konfrontierende Jesus, nicht der Cheerleader-Jesus, der sagt, hey, alles ist gut, verstehst du? Sondern das hat er mir voriges Jahr mal gesagt. Es gibt den, der sagt, hey, Gnade ist alles gut, aber es gibt auch den konfrontierenden Jesus, der sagt, no. Bis daher, aber dann ist echt das, weißt du? Aber dass dieser Jesus da hineinkommt, wo bis jetzt noch Dunkelheit ist. Weißt du? Und es gibt viele Dinge, die wir oft im Verborgenen halten oder die einfach im Verborgenen sind. Verstehst du? Und ich glaube einfach in dieser Zeit, wenn wir das machen wollen, was wir vorher schon gehört haben, dass diese Erweckung stetig bleibt, ständig am Feuer bleibt, das Herz hungrig halten, weißt du? Dann müssen wir uns um diese kleinen Sümpfe kümmern. Verstehst du? Sie werden hervorkommen. Sie werden sie mit dem großen Strom hervorkommen. Und was passiert ist, wenn sie mit dem Leben, mit diesem Strom in Verbindung kommen, dann werden sie anfangen zu leben. Sünde stirbt ab. Es geht einfach weg. Verstehst du? Du kämpfst vielleicht dein Leben lang damit und plötzlich ist es weg. Also das ist mir so passiert. Ich hab gekämpft und plötzlich war es weg. Und ich habe mir gedacht, und wo ist jetzt? Wie geht's jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Kein Feind mehr, kein Krieg mehr, verstehst du? Und Gott sagt, nein, jetzt ist endlich Zeit für mich, verstehst du? Er kämpft um diese Gegenwart, er wirbt um diese Gegenwart, er wirbt um diesen Moment der Intimität mit dir, verstehst du? Und das ist einfach die Ermutigung, glaube ich, wirklich uns dem vollkommen hinzugeben. Der Strom fließt automatisch. Der Strom fließt, wie Pastor Georg sagte, der Strom ist immer da und er fließt immer. Verstehst du? Aber deine Aufgabe ist es einfach ständig unter ihn, auf ihn blickend zu sein. Amen. Halleluja. Amen. Ja, das hat mir gerade gefallen. Adam hat geguckt und hat Gott in die Augen geschaut. Da fiel mir wieder ein, Psalm 32, Vers 8 vom Sonntag. Ich werde dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Das hatte er mir ja mal an die Hauswand geschrieben, 1988 in Stuttgart. Als ich von der B27 runterfuhr und mich entscheiden musste, bleibe ich hier oder gehe ich wieder in den Norden, habe ich immer diesen Text gesehen. Und dann fuhr ich um die Kurve auf der 27, steht immer noch, glaube ich, das Haus, eine ganz kahle Hauswand, kein Fenster, gar nichts. Und ich fahre drauf zu und da steht dieser Text, ganz groß, über die ganze Hauswand. Und dann habe ich beim Autofahren gedacht, das gibt's doch nicht, ich bin doch schon so oft hier gefahren, das gibt's doch nicht, stand da nie da. Und dann war ich aber um die andere Kurve. Als ich zurückkam, B27, bin ich extra stehen geblieben, habe geguckt, es war nicht mehr da. Und in der geschriebenen, die Übersetzung heißt die geschriebene, die habe ich mir damals auch mal gekauft. Ich gucke selten rein, aber da steht dieser Text, auf dich zu ist mein Auge. Und das passt genau dazu. Auf uns zu ist das Auge Gottes. Ich finde diese Übersetzung in dem Fall, finde ich stark, noch stärker als den anderen, den ersten Text. Auf dich zu ist mein Auge, sagt Gott. Also was kann uns passieren? Wenn wir da bleiben, wo wir sind, nämlich in seinem Blick, er ist da, auf uns zu ist sein Auge. Wow, ich finde das so stark. Ich hatte jetzt eben so ganz verschiedene Eindrücke mit dem Strom. Ein Eindruck ist jetzt so, hat eigentlich nichts damit zu tun, mit dem Strom zu fließen, sondern wenn es mal ganz wirklich eng wird, wenn du denkst, es geht überhaupt gar nichts mehr, dann dreh dich doch mal um und schwimm mal gegen den Strom. Ich sag gleich, wie ich das meine. Also nicht gegen den Strom Gottes, aber dreh dich mal um und schwimm mal dagegen. Was machen Lachse? Lachse bleiben lange im Meer, aber irgendwann schwimmen sie den Strom rauf, in dem sie geboren wurden. Und es ist völlig egal, wie hoch die Klippen sind, über die sie springen müssen. Die versuchen so lange hochzuspringen, bis sie oben angekommen sind. Und das fiel mir auch gerade ein, jetzt eben während dieser Predigten. Da dachte ich, ja, also jetzt nicht in dem Sinn, wir schwimmen gegen den Strom, wir sind rebellisch oder so, sondern wenn wir das uns mal vorstellen, wir drehen uns mal um und schwimmen einfach mal gegen den Strom, das macht Muskeln, Glaubensmuskeln. Da werden wir stärker. Weil als ich 8 Jahre war, glaube ich, habe ich schwimmen gelernt. Es gab ein Schwimmbad, ich wohnte damals im Schwarzwald. Und neben dem Schwimmbad war ein Bach. Aber ich bin nicht ins Becken reingegangen. Ich bin über den Zaun geklettert und habe im Bach schwimmen gelernt. Weil das ist viel einfacher, du lässt dich treiben. Und wie gesagt, du lässt dich treiben. Und wenn du mal, sagen wir mal, dich zu lange treiben lassen hast und einfach langsam wirst oder lahmig wirst, dann drehst du dich um und schwimmst mal wieder gegen den Strom. Und dann kriegst du wieder Glaubensmuskeln. Ich weiß, es gucken mich alle ein bisschen ungläubig an gerade, weil ich sage halt gegen den Strom schwimmen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es ist so wichtig, im Strom zu bleiben. Ich habe das was anderes noch gesehen. In dem Strom sind ja immer so Löcher, kennt ja jeder den Strom irgendwo. Als Kind sind wir im Rhein geschwommen, da waren immer so Löcher und da lagen da Steine drin. Und diese Steine werden immer rumgewirbelt. Das ist wie am Meer. Am Meer, wenn die Wellen kommen, kommen die Steine ans Ufer und gehen wieder zurück. Und so geht es auch im Strom. Die werden durcheinander gewirbelt und schleifen sich gegenseitig ab. Und ein abgeschliffener Stein, habt ihr ja bestimmt auch gemacht als Kinder, so dieses, ich kenne das nur mit dem Begriff, so flitschen. Diese flachen Steine flitschen lassen. Die sind total abgeschliffen. Weißt du, ein abgeschliffener Stein, von Gott abgeschliffener Stein, hat keine Ecken und Kanten mehr. Er ist glatt. Er ist glatt. Er sieht vielleicht am Anfang aus wie irgend so ein graues Ding da im Wasser. Aber wenn wir uns schleifen lassen von Gott, auch aneinander schleifen lassen, das gehört ja dazu, gell? Wir werden ja nicht geboren, dass wir alle Menschen gleich lieben. Man schleift sich aneinander ab, das ist auch im Christenleben so. Aber ich meine, auch die Jünger mussten sich aneinander und an Jesus abschleifen. Und wir müssen uns auch an ihm abschleifen lassen. Aber dann sind wir glatt, dann sind wir smooth. Also dieses englische Wort trifft es irgendwie viel besser. Es ist so, es gibt ja diese Handschmeichler. Es werden ja Steine verkauft als Handschmeichler. Die sind ganz glatt. Aber wir werden nicht als Steine gekauft oder verkauft. Wir sind kostbare Steine. Irgendwann werden wir mal ein weißer Stein, wo unser Name draufgeschrieben ist. Und wir sind auf dem Weg dahin. Die Oberflächen und die Kanten schleifen sich ab in diesem gewaltigen Strom, der von Gott ausgeht. Das ist kein kleines Bächlein, kein kleines Rinnsal. Er weiß, was er macht. Und wenn es uns durcheinander wirbelt manchmal, ja, Halleluja, kann man hinterher sagen. Wenn man drin ist, sagt man es meistens nicht. Aber hinterher weiß man, ja, genau das habe ich gebraucht. Und da komme ich nochmal zu den Sorgen, was Christian, glaube ich, am Anfang sagte. Da fiel es mir auch schon wieder ein. Das habe ich nämlich heute nochmal gelesen. Ich habe es in Lukas gelesen, da steht es auch drin, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und dann kam mir wieder eine Elle von hier bis hier. Du stehst da, du kannst dein Leben nicht mal um eine Elle verlängern. Warum machst du dir Sorgen? Weißt du, wenn es rappelt, wenn wir aneinander geschabt werden, einfach wenn wir in diesem Strom sind, ja gut, das tut halt dann manchmal weh. Aber letztendlich, so what? Wieder eine Ecke abgeschliffen. Wieder eine obere Schicht abgeschliffen. Und wenn es mal gar nicht geht, na gut, dann denkst du halt, du bist ein Lachs und springst mal. Du springst eben einfach mal kurz diese Stromschnellen hoch und gibt nicht bei der beim ersten Mal auf. Also ich liebe diese Filme, wo die Lachse wirklich da hochspringen, weil die versuchen es, manchmal ist das so hoch, wo die springen müssen, und die versuchen es und die versuchen es und die versuchen es, bis sie oben angekommen sind. Und also das finde ich enorm. Aufgeben ist für, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, für uns überhaupt keine Alternative. Genau, nie und nimmer. Halleluja. Hier werden wir noch zu Lachsen, den wir zwischendurch immer wieder essen. Ich habe dich zum Fressen gerne. Aber das ist wirklich ein super Bild. Dass wir uns, auch wenn Hindernisse kommen, dass wir wirklich sagen, und ich bleibe in diesem Strom. Und alles, was dich versucht rauszubringen, dass wir wirklich sagen, nein. Ja, dann erinnern wir uns an diese Lachse, die sich nicht abhalten und die wirklich zur Höchstform auflaufen. Halleluja. Und du bist bestimmt zur Höchstform aufzulaufen. Halleluja. So, jetzt keinen Stress machen, Hilfe, Stress, nein. Sondern wir sind geboren, um zur Höchstform aufzulaufen. Ich glaube, je näher Jesus kommt, umso mehr wird sein Leib zur Höchstform auflaufen. Und das heißt, wir werden immer mehr verwandelt in sein Bild. Wir werden immer mehr so sein wie Jesus und so handeln und so reden und so kühn sein und so furchtlos sein wie Jesus. Und der Strom hilft enorm. Also Gott macht ja nichts zufällig, ja. Er gibt uns diesen Strom, er lässt uns diesen Strom erleben, damit wir da geschliffen werden auch drin, damit diese alten Altlasten rausfliegen. Und ich glaube auch, es gibt in diesem Strom so einen Knopf. Und dieser Knopf ist ein Reset-Knopf. Hast du Lust auf einen Reset-Knopf? Dass Dinge, die passiert sind in deinem Leben, die nicht so gut waren, die vielleicht traumatisch waren und die dich vielleicht immer noch begleiten oder in Gedanken verfolgen, dass das weg ist. Wer möchte das? Halleluja! wollen wir zusammen den Reset-Knopf drücken. Weil ich glaube, in diesem Strom ist der Reset-Knopf, dass wir, es heißt, unsere Jugend wird erneuert, wie bei einem Adler. Und Gott möchte, egal ob du 30 bist oder 35 oder 75, ganz egal, aber er möchte wirklich, dass wir neu sind. Und er macht uns auch durch diesen Strom, glaube ich, wirklich neu. Aber wir können im Geist gerade mal jetzt sagen, Herr, ich drücke diesen Knopf, sag mal, ich drücke diesen Knopf, diesen Reset-Knopf. Und ich nehme im Glauben jetzt in Anspruch, dass dieses alte Zeug, wo der Feind mich noch mit beschweren möchte oder mir noch Gedanken schicken möchte oder Träume, dieses alte Zeug, dass es jetzt gelöscht ist. Und ich erkläre, ich habe nichts mehr damit zu tun. Und ich weigere mich noch darüber nachzudenken. Weil das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Es hat nichts mehr mit dem Jetzt zu tun. Weil ich bin bestimmt, jetzt zu leben. Jetzt zu leben. Nicht gestern. Nicht in 10 Jahren. Sondern ich bin bestimmt, jetzt zu leben. Heute. Heute, sagt er. Heute. Heute lebe ich. Ohne Sorgen. Was es morgen bringt. Weil ich bin in seinem Liebesstrom. Ich bin eingehüllt in seine Liebe. Ich bin völlig erfüllt mit seiner Liebe. Und ich schwimme in seinem Strom. Und viele, viele schwimmen mit mir. Weißt du, wir sind nicht allein in diesem Strom. Aber wir leben heute. Das ist mir so wichtig, heute, heute, heute, nicht immer dein Leben auf im Gestern versuchen, irgendwelche Sachen noch zu klären. Klar, wenn Sachen hochkommen, dann klären wir sie, aber dann ist es auch gut. Weißt du, wir können unser Leben, und das mag der Feind gerne, verbringen, immer um irgendwelche alten Geschichten zu kreisen. Und nie weiterzugehen und immer zu sagen, und der Feind macht es auch gerne, bringt dir wieder was von, und wieder was von 25 Jahren und wieder was von 23 Jahren. Wie gesagt, es ist gut, wenn sie einmal hochkommen und dann tun wir Buße und dann vergeben wir und so weiter. Aber dann ist es gut, sich umzudrehen und zu sagen, und ich lebe heute. Und ich lebe in dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und ich weigere mich, mein ganzes Leben damit zu verbringen, mich mit dem Gestern zu beschäftigen. Wie gesagt, es ist gut, dass Sachen hochkommen und es ist super und Gott reinigt uns und Gott heilt uns und Gott setzt uns frei. Aber dann ist gut, weißt du, wenn eine Sache in deinem Leben immer und immer wieder hochkommt, dann sag irgendwann mal, so und jetzt ist Schluss. So heute sage ich, es ist Schluss. Ich hab tausendmal vergeben. Ich habe mich reinigen lassen, tausendmal. Und jetzt sage ich, heute ist es zu einem Ende gekommen. Und heute gehe ich weiter. Und ich sage, diese Sache, die wird mich nicht mehr lähmen. Weil diese Sachen schickt der Feind, um uns zu lähmen. Um uns immer damit zu beschäftigen und immer sagen, ja, bevor du wirklich in deine Berufung gehen kannst, bevor es so richtig mit dir anfängt, musst du dich ja noch 184 Mal mit dieser alten Kamelle beschäftigen. Aber du kannst sagen, weil du hast dich schon 184 Mal damit beschäftigt, du kannst sagen, so, und jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Ich habe vergeben, ich habe losgelassen und ich gehe. Und ich mache mir keine Sorgen, sondern ich lebe jetzt und jetzt ist Gott da und jetzt ist seine Liebe da und jetzt ist alles da, was ich brauche. Und morgen wird alles da sein, was ich brauche, weil ich habe einen guten Vater. Mein Vater ist gut und mein Vater ist der Vater von gestern und mein Vater ist der Vater von heute und mein Vater ist der Vater von morgen. Und er hat schon alles vorbereitet. Wir gehen in den vorbereiteten Werken. Wir gehen in den vorbereiteten Wegen. Und deshalb können wir mutig das Alte hinter uns lassen und sagen, Halleluja, es ist ein neuer Tag. Ich bin neu gemacht. Weißt du, wir sind neu. Wir sind neu. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist neu. Wenn du keinen Nachbarn hast, sag, danke Herr, du hast mich neu gemacht. Und wir leben und lernen es immer mehr zu leben, als die, die neu sind. Und zwar jeden Tag neu. Weil dieser Strom, das ist der Strom des Heiligen Geistes, der Strom, der vom Thron ausgeht. Und er macht uns jeden Tag neu. Und alles ist da, was wir brauchen. Alles ist schon da. Und wir greifen einfach zu und wir gehen mutig, auch auf Herausforderungen zu und sagen, ja, Halleluja, Herr, mit dir werde ich diese Herausforderung bewältigen. Aber ich schneide diese Stricke, die mich halten wollen und diese Haken, diese, wo irgendwo noch Haken irgendwie drin sitzen, sage ich, nein, ich dulde es nicht mehr. Ich lebe ein Leben ohne Haken, ein Leben ohne Stricke, ein Leben, Halleluja, als ob Gott mich wirklich neu gemacht hätte zu einer neuen Schöpfung, die im Jetzt lebt, nicht mehr vor 30 Jahren, sondern die im Jetzt lebt und das beste und glücklichste Leben lebt. Amen. Amen. Halleluja. Das Alte ist vergangen. Amen. Sag mal, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Gott bearbeitet deine Vergangenheit übernatürlich und dann ist sie erledigt. Und dann schaust du nach vorne. Okay, und jetzt habe ich dir zum Schluss noch einen Bibelvers, um nach vorne zu schauen. Was gilt für deine Zukunft? Philipper 4, Vers 6. Sei um nichts besorgt. Amen. Sag mal, ich bin um nichts besorgt. Um nichts ist ziemlich ausschließlich. Das ist ein Befehl. Weißt du, Paulus gibt hier einen Befehl. Er sagt hier, seid um nichts besorgt. Das heißt, er nimmt dir das Recht, egal in welcher Situation, dir Sorgen zu machen. Er nimmt dir einfach das Recht. Egal in welcher Situation. Er sagt, seid um nichts besorgt. Also, es geht nicht. Du bist Christ, sagt Paulus, sei um nichts besorgt. Und du sagst? Okay. Aber Paulus sagt es natürlich nicht einfach nur so, sondern er zeigt dir auch gleichzeitig den Weg auf, um dauerhaft sorgenfrei zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass wenn Paulus einen Befehl gibt oder das Wort Gottes überhaupt uns einen Befehl gibt, dass es dann entweder nicht zu machen ist oder dass das Wort Gottes uns nicht zeigt, wie es geht. Ja? Und deswegen spricht Paulus weiter und er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem, sag mal in allem, das ist auch wieder komplett, ja. Nichts ist da nicht eingeschlossen, ja? Sondern in allem, also in allen Umständen, guten Umständen, für dich guten Umständen, für dich nicht so guten Umständen, für deine Umgebung gute Umstände, nicht so gute Umstände, wie auch immer, in allem, sagt er, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also mit anderen Worten, gibt es noch Anliegen, die wir haben? Paulus sagt nicht, seid um nichts besorgt, heißt so viel wie, habt keinerlei Anliegen mehr. Also mit anderen Worten, ignoriert einfach jedes Problem. Verstehst du? Oder ignoriert jede Not. Oder seht nicht, was in der Welt abgeht. Oder seht nicht, wie dringend es ist, dass die Menschen sich bekehren. Seht nicht, wie dringend es ist, dass sich etwas ändert in dieser Welt. Er sagt nicht, verschließt eure Augen. Ja? Er sagt nicht, seid um nichts besorgt. Heißt nicht so viel wie, okay, ich gehe einfach mit Scheuklappen durch die Welt. Und wenn irgendwas Negatives an mich rankommt, sage ich einfach, gibt's nicht. Sehe ich nicht. Ja. Denke ich nicht drüber nach, sehe ich nicht. Das sagt er nicht. Das ist nicht die Art von Sorgenfreiheit, von der die Bibel spricht. Ja? Also nicht einfach so eine abgehobene Sorgenfreiheit, so nach dem Motto, ja, ich ignoriere einfach alles, was mir von der Seite reingeschossen wird. Nein, das sagt er nicht. Sondern er sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem, also in allem, was kommt, sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, du sollst einfach in allem das, was das Potenzial hätte, dir Sorgen zu machen, zu Gott bringen. Amen. Im Gebet oder in der Fürbitte. Ja, wenn du bei anderen Dingen siehst, die dir Sorgen machen können. Ich meine, du musst nur in die Welt schauen, dann siehst du Dinge, die dir Sorgen machen können. Momentan zum Beispiel müssen wir für Israel beten. Ja. Ist wichtig. Ja. Aber nicht nur, sondern du musst vielleicht beten für deine verlorenen Familienangehörigen. Du musst vielleicht beten für deine Nachbarin, die vielleicht nicht mehr lang zu leben hat. Oder du siehst einfach, was ich, Melanie ist Konrektorin in der Schule, sieht die Kinder, die Probleme haben, du siehst die Not, du siehst, wie dringend sie Veränderung brauchen. Ja? Du siehst es. Paulus fordert dich nicht auf zu sagen, okay, ich sehe nicht, höre nichts. Nein, er sagt, sieh die Dinge, aber bevor du dir eine Sorge machst, bring es zu Gott. Amen. Nimm es sofort im Gebet. Und das ist manchmal unser Problem, noch manchmal als Christen, dass wir manchmal den Weg zu lang gehen, bevor wir es ins Gebet bringen. Und da kommen überhaupt erst die Sorgen rein. Wir machen uns Sorgen, anstatt es Gott zu bringen. Also ich meine, ich habe mich da auch schon ertappt, ich bin sicher nicht der Einzige, aber hast du dich schon mal ertappt, dass du gemerkt hast, wow, jetzt habe ich mir, was weiß ich, 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder vielleicht sogar einen ganzen Tag Sorgen gemacht um die Sache und dann kommt dir plötzlich, meine Güte, ich könnte ja mal vielleicht zu Gott damit kommen. Also ein Tag ist schon relativ lang, aber ich hoffe mal, dass es schneller geht bei uns. Aber okay, hast du dich schon mal ertappt? Also, das ist das Einfallstor für die Sorgen. Das Einfallstor für die Sorgen ist in dem Moment, wo etwas kommt und du bringst es nicht sofort zu Gott. Und deswegen sagt Paulus, der Schlüssel, um dir keine Sorgen zu machen, ist in allem, also egal was kommt, du siehst hier was Negatives, du merkst, ah, das könnte mich antackern oder überhaupt, das ist eine Last. Manche Sachen, sagt ja auch das Wort Gottes, sollen wir tatsächlich auch die Last auf uns nehmen. Wir sollen ja unsere Augen öffnen, wir sollen ja Barmherzigkeit haben, wir sollen ja in der Liebe die Menschen sehen und dann sehen wir ihre Bedürftigkeit. Ja? Manche Dinge, die lässt du dir bewusst aufs Herz legen. Jesus war bewusst innerlich bewegt über sie an vielen Stellen. Er wurde bewegt, weil er das zugelassen hat. Er hätte natürlich auch sagen können, ich mache mir keine Sorgen, alles ist gut. Mir geht's gut, Halleluja. Verstehst du? Ja, aber wenn du nachliest in der Bibel, er wurde innerlich bewegt an so vielen Stellen. Zum Beispiel, als der tote Jüngling rausgetragen wurde, nein. Ja, und er die Mutter sah. Ja, da wurde er innerlich bewegt. Er hätte auch sagen können, okay, wieder einer gestorben. Naja, passiert öfters. Ja, ja wir lachen, aber so sind wir ja auch oft. Verstehst du? Oft verpassen wir auch die Gelegenheit in unserem Umfeld, wirklich uns etwas auflegen zu lassen, wo Gott uns eigentlich gebrauchen will, durch Gebet und Flehen mit Danksagung etwas zu verändern. Und wir gehen einfach daran vorbei, weil wir sagen, ach, ich will mir jetzt da keinen Kopf machen oder ich will mir jetzt da kein Herz machen oder ich will jetzt da nicht irgendjemand was auflegen lassen. Ich will jetzt einfach das Leben genießen und will mir jetzt nicht irgendwie da diese Not aufs Herz nehmen. Verstehst du? Kennst du auch, ja? Und dabei lädt das Wort Gottes uns ein, genau das zu tun. Ja? Ich habe es am Sonntag gepredigt, glückselig sind die Leid tragen. Die Leid tragen, also die etwas auf sich nehmen. Die sind glückselig, sagt Jesus. Also wenn du wirklich glückselig sein willst, dann solltest du dein Herz nicht zumachen für die Nöte um dich herum. Dann solltest du dein Herz nicht zumachen für die Probleme um dich herum, sondern solltest du schon, natürlich immer geführt vom Heiligen Geist, du kannst auch nicht nur den ganzen Tag noch rumlaufen, weil wenn du natürlich alles dir reinziehst und dir jedes Schicksal, kannst du jede Minute irgendwas überlegen, dir irgendwas im Handy herholen, oh, wieder Mann bringt seine Frau um und hinterher erschießt er sich selber oder was auch immer und dann denkst du, boah, ist ja furchtbar und dann läufst du irgendwann nur noch depressiv rum oder du weinst nur den ganzen Tag, das ist ja auch nicht das, was Gott will. Aber der Heilige Geist will dich führen und er will, dass dein Herz weich ist. Und ich glaube, Gott macht auch in diesem Liebesstrom jetzt wirklich unser Herz weich und sensibel, dass wir wirklich auch bereit sind, uns Nöte aufs Herz legen zu lassen um uns herum und eben nicht nach dem Motto leben, Hauptsache uns geht's gut. Jawohl, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Halleluja, wir stehen über allen Dingen und nichts kommt an uns ran. Nein, das ist nicht das Leben in der Liebe. Sondern das Leben in der Liebe wird innerlich bewegt über Dinge um uns herum und wir lassen sie uns aufs Herz legen. Und Jesus sagt, wenn wir das tun, dann sind wir darin glückselig. Aber wichtig ist, wir gehen nicht den Schritt und fangen an, uns Sorgen zu machen. Wir gehen nicht den Schritt und sagen, oh meine Güte, wo soll das noch enden? Oh, in meiner Familie, ich sehe, keine Ahnung, dein Kind oder was, hat einen schlechten Einfluss, falsche Freundin oder was auch immer, falsche Umgang. Und, Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fängst an, dir auszumalen, oh, wo wird es hinführen? Irgendwann wird sie Drogen nehmen, irgendwann wird sie das machen, irgendwann wird sie jenes machen. Du fängst an, es dir auszumalen. Oder eigentlich drei Möglichkeiten. Du kannst sagen, entweder du fängst an, dir auszumalen, dann machst du dir Sorgen. Oder, zweite Möglichkeit, genauso schlecht, du sagst einfach, sehe ich nicht, interessiert mich nicht, wird schon werden, alles gut, Halleluja, preist den Herrn, Hauptsache ich bin glücklich im Herrn. Verstehst du? Zweite Möglichkeit. Dritte Möglichkeit, und das ist das, was Paulus dir empfiehlt. Er sagt, sei nicht besorgt, mach dir keine Sorge, aber, sondern, bring es zu Gott. Lass es dir auflegen und bete mit Gebet und Flehen und Danksagung. Lass es vor Gott kund werden. Und dann sagt er, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Mit anderen Worten, was sagt er dir? Er sagt, bring es einfach so lang zu Gott, bete einfach so lang zu Gott über diese Sache, bis der Friede in deinem Herzen Raum bekommt. Und somit haben Sorgen keine Chance. Aber du hast auch eine Gebetserhörung. Weil wenn der Friede beginnt, in deinem Herzen Raum zu gewinnen, dann merkst du, jawohl, Gott hat mein Gebet erhört. Da tut sich was. Das wird sich verändern. Vielleicht siehst du es nicht von heute auf morgen. Aber du weißt, die Last hat sich wieder gehoben. Du weißt, jetzt ist was passiert. Du weißt, jetzt hat sich was verändert. Du weißt, jetzt hat Gott durch mich wieder ein Stück weit die Welt verändert. Also und darin sind wir glückselig. Amen. Das ist das Beste, was dir passieren kann. So sind wir übernatürliche Weltveränderer, selbst wenn wir nur in unserem stillen Kämmerchen sind. Amen. Das stille Kämmerchen besteht nicht nur darin, die Liebe des Vaters zu saugen, sondern das stille Kämmerchen besteht auch darin, für die Welt um uns herum zu beten, sie in den Blick zu nehmen und uns Dinge aufs Herz legen zu lassen, die wir sehen, uns keine Sorgen zu machen, aber es so zu Gott zu bringen mit dieser Entschiedenheit, deswegen Gebet und Flehen, ja, also nochmal ein drauflegen im Zweifelsfall, vielleicht auch schreien, vielleicht auch weinen, ist gut, verstehst du? Aber am Ende, wenn du durch bist, wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, dein Herz erfüllen in Christus Jesus. Und du weißt, wow, Gott hat mein Gebet gebraucht und jetzt kann ich in Frieden weitergehen. Und genauso wenig, wie ich mir vorher Sorgen gemacht habe, mache ich mir hinterher Sorgen. Amen. Weil alles, worum ihr betet und bittet, was heißt es? Glaubt, dass ihr es schon empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, du gehst weg von deinem Gebet im Glauben, dass du es empfangen hast. Sagst, okay, Sache erledigt. Keine Sorgen. Amen. Und wenn Gott dir wieder woanders eine Not aufs Herz legt, oder es kann auch manchmal dasselbe, kann auch manchmal öfters kommen, dieselbe Not, wenn du siehst, okay, es hat sich schon ein bisschen verändert, aber noch nicht ganz, es braucht noch mehr Durchbruch, dann legt es Gott dir vielleicht nochmal aufs Herz, dann betest du nochmal und dann machst du dir trotzdem wieder keine Sorgen, aber du betest, bis der Friede wieder da ist. Und so verändern wir die Welt. Amen. Kannst du sehen? Das ist der Geist des Gebets. Das ist der Kern vom Geist des Gebets. Verstehst du? Gebet ist nicht einfach nur, okay, ich tue meine Liste abhaken oder ich bete halt so ein paar Sachen jetzt, damit ich halt gebetet habe. Ja. Oder auch so aus Tradition. Ja, okay, ich weiß, ich muss für meine Kinder beten oder für meine Familie oder für meinen Ehepartner oder wie auch immer. Das nehme ich auch immer mit ins Gebet rein. Ich schließe es immer ins Gebet ein. Aber weißt du, das ist nicht immer so kraftvoll, verstehst du? Aber was wirklich kraftvoll ist, ist, wenn Gott dir Dinge aufs Herz legt. Sei sensibel. Also ich würde gern für euch beten heute Abend, für mich auch mit, dass Gott uns wirklich diese Heiliggeist-Sensibilität gibt, dass wir uns Dinge von ihm aufs Herz legen lassen, dann, wenn es dran ist, im entscheidenden Moment. Weißt du, dann, wenn Gott kann das so machen, dass er dir so aufs Herz legt, ja. Neulich zum Beispiel hat Gott mir das aufs Herz gelegt bei einer Frau, die im Krankenhaus war. Und ich habe einfach so eine Last bekommen von Gott. Ich wusste einfach innerlich, da muss ich jetzt einfach den Tag, ich muss das immer im Gebet, in Sprachen bewegen, dass da eine Wende kommt. Und am selben Abend höre ich schon, dass die Situation sich gedreht hat. Verstehst? Weil das benutzt Gott, verstehst du? Das ist nicht nur ein Plappern, sondern da ist was drauf, verstehst du? Wie von euch wollen das erleben? Ja? Gebetserhörung bei gleichzeitiger Sorgenfreiheit und vollkommenem Frieden. Ist das ein Deal? Halleluja, preist den Herrn. Amen. Halleluja. Okay, dann bete ich für uns. Halleluja. Danke, Vater. Komm, stehen wir auf zusammen. Ja? Das ist vielleicht gut, dann sind wir noch empfänglicher. Halleluja. Ja, danke, Vater, dass du wirklich uns diese Verheißung gegeben hast, Herr. Herr, in Johannes 16, 23, was immer wir im Namen Jesus den Vater bitten werden, das wird er uns geben, Herr. Und im Namen Jesus, das heißt auch so viel wie im Wesen von Jesus, in seinem Geist, in seinem Herzen, Herr. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, mich eingeschlossen, Herr, dass du uns wirklich eine Sensibilität in unserem Herzen gibst, Herr. Eine Sensibilität zum richtigen Zeitpunkt, wirklich die richtigen Dinge zu ergreifen, im Gebet zu Gott zu bringen, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung und zu erleben, wie der Friede, der höher ist als alle Vernunft, unser Herz erfüllt, Herr. Halleluja. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns eine solche Klarheit und Entschiedenheit in Geist legst, dass bevor wir uns nur eine Sorge machen, wir das Anliegen zu Gott bringen. Halleluja. Weil wir haben deinen Befehl gehört, seid um nichts besorgt. Halleluja. Also gibt es diese Gnade und wir nehmen diese Gnade jetzt in Anspruch. Herr, dass wann immer irgendetwas kommt, was uns Sorgen machen will, weil es uns wirklich auch persönlich betrifft oder weil wir Dinge sehen, vielleicht auch in der Welt, in der Gesellschaft, die uns Sorgen machen könnten. Herr, bevor wir uns eine Sorge machen, gib uns diese Gnade, zu uns zu entscheiden und zu sagen, nein, ich mache mir keine Sorge, sondern mit Gebet und Flehen und Danksagung, jetzt geht's los, jetzt geht's durch, bis der Friede Gottes mein Herz erfüllt und dann ist die Sache erledigt. Ich mache mir keine Sorgen und ich erlebe, dass mein Gebet erhört wird, weil alles, worum ich bete und bitte, ich glaube, dass ich es empfangen habe und es wird mir werden. In Jesu Namen, empfang diesen Geist der Entschiedenheit, empfang diesen Geist der Sensibilität, empfang diesen Geist der Gebetserhörung erlebt und der die Glückseligkeit erlebt, dass Gott durch dich Menschenleben, Situationen, ja letztendlich die Welt um dich herum verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Danke, Jesus. Halleluja.